Süß an sein höchsten Wort, trägt Gottes Sohn voll Gnaden des Vaters ewigs Wort. Ewigs Wort. Ewigs Wort. Ewigs Wort. Das Schiff geht still. Ankerhaft auf Erde, da ist das Schiff am Land. Das Wort soll Fleisch uns werden, der Sohn ist uns gesandt. Uns gesandt. Uns gesandt. Uns gesandt. Zu Bethlehem geboren, im Stall ein Kindelein, gibt sich für uns verloren, gelobet muss es sein. Muss vorher mit dem Leiden Großheil und Vater fliehen.